damit herzlich willkommen zu Dropkick Dummer Nummer 117, nicht 107, 177. Nein, 117. 17. Hätte ich bestimmt verzählt. Ja, kann ja mal passieren. Ja, wir sind heute wieder da, Dropkick Drama aus dem kleinen, ich wollte schon sagen Emden, aber aus dem kleinen Riepe. Schnee ist gefallen, der erste Advent, schönen Advent, Thomas. Bonjour, Armbanduhr. Schönen Advent an alle Hörer. Ja, zweiter Advent ist heute und hier ist auch kein so angenehmes Wetter, weil die Straßen sind irgendwie ziemlich matschig und ich glaube, es wird dann auch morgen ziemlich glatt werden. Ja, da hoffe ich mal ganz stark drauf, das ist gemeldet und ich habe hier schon all die Landkreis-Aurich-Seite gespeichert. Ich hoffe natürlich auf Schulentfall. Und ich würde mal die Chance... Ich dachte, du gehst gern zur Schule. Ich habe auch nichts gegen Schulentfall und ich würde mal die Chance sehr groß einschätzen, denn es ist schon... Denn die Straßen sind auch bei uns sehr glatsch, matschig und es ist fast schon Minus, gerade so. Ach so, du hoffst, dass du morgen Final Resolution gleich vormittags gucken kannst. Nee, ich wusste gar nicht, dass der Pay-Per-View da kommt jetzt so, aber nee, ich würde dann eher ein bisschen mit Two and a Half Men verbringen. Da habe ich jetzt vor der Sendung auch nochmal 3 Folgen auf Englisch geguckt. Sehr gute Serie. 3 Folgen noch, dann habe ich die erste... Was? Hast du schon viereckige Augen? Du bist jetzt bei der zweiten Staffel, oder? Nee, ich bin noch bei der ersten. 3 Folgen ist ja aber auch nicht so dramatisch, denn so eine Folge geht ja nur knapp über 20 Minuten. Das ist mir irgendwie was geschrieben, dass du dir die zweite Staffel auch als DVD. Ja, ich hab mir die auch gekauft, die liegt dann direkt bereit. Also wenn morgen ein Schulfall wäre, würde ich die dann direkt anfangen. Nee, das ist sehr gut. Das heißt, du bist jetzt bei der ersten Staffel, bei den letzten Folgen. Letzte 3 Folgen kommen jetzt noch. Das ist ja gut, das gucke ich jetzt, ich habe das jetzt in den letzten 3 Folgen ich dazu gemacht, dass ich die Untertitel anlasse, aber die Untertitel nicht mitlese, es sei denn, wenn ich mal was nicht verstehe, dann gucke ich mal drauf. Ja, das ist ja ganz gut. Aber die Serie selber kenne ich nicht, ich muss mal darauf achten. Ich weiß nicht, kommt die nicht am Montags auf ProSieben? Ja, die kommt auch in Deutsch, aber die deutsche Synchro, ich glaube, die ist nicht so gut. Ich habe da hin und wieder mal, bevor ich auf Englisch umgeschaltet hatte, das mal gehört, also auf Englisch ist jetzt schon schöner. Ja, das ist bei How I Met Your Mother, was ich ja auf Englisch gucke, was jetzt, glaube ich, in der 6. Staffel ist, ist das auch so. Da ist die deutsche Synchronisierung ziemlich furchtbar. Ja. Es gibt übrigens eine vielleicht für dich auch interessante Sache. How I Met Your Mother guckst du ja nicht. Aber bei der letzten englischen Folge, bei der 10. Episode aus der 6. Staffel, ja, das könnte dich eventuell interessieren, da war als Gast, dieser Dicke von Lost, der auch auf dem letzten Weezer oder auf dem vorletzten Album auf dem Cover war. Hatte eine sehr gute Rolle und das war auch eine sehr gute Folge. Die hat durch ihn nochmal einiges gewonnen. George Gracia oder irgendwie so. Hurley auf jeden Fall, so heißt er in Lost. Wie der heißt, weiß ich nicht. Ich weiß nur diesen Namen Hurley durch das Weezer Album und ich weiß halt, wie der aussieht. Deshalb habe ich den nur durchs Aussehen dann erkannt. War eine sehr gute Folge, also hat nochmal doch ein bisschen was dazu beigetragen, dass es noch ein Stück besser war als üblich. Ja. Auf Mutz.de schneidet. Warum schneidet es in unserem Blog eigentlich nicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das geht im Blog auch gar nicht. Serien. Ich kann ja mal zu den Serien sagen, ich bin eigentlich jetzt ganz froh, ich habe jetzt The Wire zu Ende geguckt, also alle 5 Staffeln. Ja. Das muss sagen, ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich mal ein bisschen wieder an meine Serien so weit auf dem Laufenden stand habe, weil dadurch bin ich ein bisschen weniger zum Lesen gekommen, als ich eigentlich möchte. Mhm. Und bei mir persönlich, das sagen ja viele, das wäre so die beste Serie aller Zeiten, in meiner persönlichen Hitliste von den Serien, wo ich also wirklich jede Folge gesehen habe, würde ich die mal auf Platz 3 setzen. Doch nicht so fantastisch. Was ist denn Platz 3, Platz 1? Sehr gut, aber Platz 3 ist ja auch eine sehr gute Platzierung. Ich muss ja auch dran denken, dass ich schon einen Tag älter bin und schon eine ganze Menge Serien gesehen habe. Was sind denn die anderen Serien? Also auf Platz 1 ist bei mir unangefochten Seinfeld. Was? Nochmal? Seinfeld. Achso, okay. Das ist im Prinzip aus meiner Sicht die beste Comedy. Also das ist so, dass vom Format her ist das wahrscheinlich wie Two and a Half Men, vermute ich mal. Mhm. Ich kenne ja die Two and a Half Men nicht, aber auch halt diese 25-Minuten-Serien, aber halt so eigentlich so die beste. Und ich glaube, da gab es 7 oder 8 Staffeln, die habe ich auch alle auf DVD hier. Die habe ich auch alle auf Englisch geguckt. Und an Platz 2 würde ich bei mir setzen Die Sopranos. Mhm. Die ist halt vom Format her halt auch eine sehr ernste Krimiserie. teilweise auch ein bisschen gewalttätig. Die ist dann schon eher zu vergleichen mit The Wire. The Wire ist ja auch von HBO, Sopranos ist auch von HBO. Also von daher so in dieser Riege. Ja, und dann auf den sozusagen auf den nächsten Plätzen, zum Beispiel Buffy, finde ich auch eine sensationell gute Serie. Zumindest die ersten 5 Staffeln. Ja. Sechste und ich glaube, es gab auch noch eine 7., ne? Die letzten beiden jedenfalls, die fand ich nicht mehr ganz so herausragend. Ja, ich glaube, es gab 7 Staffeln. Wobei ich jetzt auch nicht abkämpfen will, abstreiten will, dass es noch eine 8. gab. Kann alles Ich hab's mit möglich. Sicherheit nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es nur 6 oder. Ja, wir können ja mal gucken, wir können ja mal gucken. Ist ja hier kein Problem. Also eine 8. gab es auf jeden Fall nicht. Es gab nochmal jetzt irgendwie die Hauptdarstellerin von der Buffy, die ist ja dann nach der letzten Staffel ausgestiegen und es gab nochmal eine Comic-Version einer neuen Staffel. Die zähle ich aber nicht dazu, die habe ich auch nicht geguckt. Ja, es gab 7 Staffeln. Ist schon Ja. korrekt dann. Und die letzten beiden, die fand ich nicht mehr so toll, aber die ersten 5 fand ich sensationell. Also ist auch so eine Serie, die sehr hoch bei mir im Kurs steht. Ja, ich habe Power dann. Mother ist finde ich auch, also die würde dann wahrscheinlich auch noch, weil wenn ich Top 5 machen würde, würde ich wahrscheinlich Seinfeld, Sopranos, The Wire, Buffy und How I Met Your Mother setzen. Was sind denn deine Top 3? Oder Top 5, je nachdem, was dir gerade spontan einfällt. Ja, Akte X, Top 1, Platz 1. Das ist so und ich glaube, das wird bis an mein Lebensende auch so bleiben. Es ist schwierig, ich habe noch nicht so viele Serien gesehen. Momentan ist Two and a Half Men auf 2. Das kann sich ändern. Wir werden das mal Ganz am offen Anfang, lassen. da müssen wir noch mal warten. Wir müssen ja noch etwas für unsere letzte Jahressendung offen lassen, denn da wollten wir ein paar Listen machen, so Top 5 und so. Ja, das war schon mal quasi von mir ein Teaser. Ja, genau. Du kannst ja dann zur Weihnachtssendung, die werden wir wahrscheinlich am 23. Dezember aufnehmen. Da kannst du ja dann deine Top 5 Serien sagen. Ja, das werde ich dann tun. Da sind wir mal alle gespannt, um den Bogen wieder zu Hurley zu schließen, ob bei dir die Serie Lost mit auf den Top 5 sein wird. Das darfst du jetzt aber nicht verraten, sonst ist der Teaser weg. Tja, das ist eine schwierige Sache. Aber. Ja, heute haben wir nicht viel zu erzählen, ne? Ne, wir besprechen heute das King of the Ring Tournament. Ja, das ist auch vom Wrestling her das Einzige, was ich diese Woche gesehen habe. Ja, ist bei mir genauso. Ich habe gerade noch gelesen, wer NXT gewonnen hat, und das war's dann auch. Ja, das mit NXT, den wollen wir erst News ganz kurz machen? Nee. Nee, NXT wir haben das gelesen mit, und dann also habe ich die. gelesen, dass MVP quasi. Ja, warte mal eben, die News, die sind passend so, dass wir das nach Raw machen, also machen wir das nach Raw. Dann machen wir das nach Raw. Dann Passt fangen wir besser. mit Raw an. Ich habe mir keine Notizen gemacht und bin am Bügeln. Das heißt, du musst die Inhalte erzählen und ich kann nur kommentieren. Ja, das kennen wir ja schon und ich bin hier auch irgendwie am Stricken. Ich kann leider hier heute auch nichts sagen. Du musst Was jetzt bist mal. du am Stricken? Ja, natürlich. Ich kann jetzt hier leider auch nichts. Du müsstest da mal die Bist du denn am zusammenfassen. Stricken? Weiß ich auch nicht. Nee, okay. Ich habe hier natürlich einen Bericht vor mir. Da kann ich Oder? Du dann. bist doch wohl nicht am Stricken, oder? Nein, ich habe gerade nur einen Ausrede gesucht, dass ich hier nicht immer jedes Mal sagen muss, was passiert ist. Was ist denn passiert bei King of the Ring? Da gab es ein Turnier, oder? Ja, natürlich. Aus dem Wells Fargo Center in Philadelphia, Pennsylvania. War das die Halle? Nee, ich glaube letzte Woche in Miami, in Florida, in der Halle. Da war WWE zum ersten Mal. Also nicht so zum ersten Mal, sondern die Halle, die wurde zum ersten Mal benutzt überhaupt. Oder war das diese Woche? Das wusste ich nicht. Also weder diese noch die Woche davor. Da habe ich nichts von gehört. Ja, war wohl Vorwoche, denke ich mal. Kann sein. So. Alex Riley kommt in einem Anzug rein und kündigt später eine Party an. Und er hat gesagt, er hätte keine Angst vor Partys. Das wüsste man ja, wenn man nur ein bisschen im Internet liest oder CM Punks blöden Kommentar verfolgt. Also da wurde er nochmal auf seine Alkoholfahrt hingewiesen. Das fand ich sehr gut. Macht WWE ja sonst eigentlich so gar nicht. Ja, und es gab vorher auch einen schönen Kommentar, bevor Alex Riley irgendetwas gesagt hat, kam der Kommentar von CM Punk, als er ihn im Anzug gesehen hat. Der sieht ja aus, als wenn er zu einem Gerichtstermin müsste. Fand ich auch schön. Ja, sehr interessant, dass man da so offen hin drauf hinweist. Ja, CM Punk ist überhaupt sehr locker. Also da kommen manchmal einige Sprüche, die würden andere eindeutig nichts sagen. Aufgefallen, was CM Punk für ein T-Shirt anhatte? Vielleicht ist es mir mal aufgefallen, aber ich wüsste jetzt auf jeden Fall nicht so. Er hat ein T-Shirt von Colt Cabana, der ja früher auch bei der WWE war. Da hat er, was hat er da für einen Namen? Da haben sie ihn irgendeinen komischen Gimmick-Namen, glaube ich, verpasst. Scott irgendwas? Ich weiß es nicht. Jedenfalls Colt Cabana, das war früher der Kumpel von CM Punk. Die waren früher bei Ring of Honor auch in einem Tag-Team, die Second City Saints aus Chicago. Die kommen beide aus Chicago. Und der ist ja jetzt wieder bei Ring of Honor. Und CM Punk hatte das Ring of Honor T-Shirt von Colt Cabana an. Finde ich auch interessant, dass er das so bei War ohne Probleme machen konnte. Meinst du Scott Goldman? Ja, ich glaube, so hieß er. Okay. Das mussten wir hier nur eben klären. Ja, das soweit, dann gab es das erste Match zum King of the Ring Tournament, Viertelfinale, also Semifinals. Daniel Bryan gegen Alberto Del Rio, das ist das Match, was du für den Main Event getippt hattest. Ja. Ja, knapp daneben. War ein gutes Match, aber war halt sehr früh. Du hast getippt, war ja schon klar, dass mein Tipp natürlich nicht richtig sein kann. Nee. Nee, teilweise nicht. Du hättest natürlich noch den richtigen Gewinner des Tournaments tippen können. So, du hast getippt, dass Alberto Del Rio gewinnt und das ist in diesem Match auch passiert. Der besiegt Daniel Bryan klar via Aufgabe im Cross-Arm-Breaker. Ja, nachdem Daniel Bryan so einen Dive aus dem Ring zeigt und bei diesem Dive dann noch mit Schwung von Alberto Del Rio, der ihn noch so anschubst, voll mit der Schulter gegen die Ringbrüstung fliegt. Und dann, als sie wieder zurück im Ring sind und den Armbreaker auf der verletzten Schulter, da muss Daniel Bryan sofort austappen. Ja. War aber trotzdem ein ziemlich langes Match und Daniel Bryan sah jetzt auch nicht wie ein Jobber aus, sondern das war ungefähr, okay. Also die sahen schon gleich stark aus. War okay soweit. So, dann wurden ein paar alte Gewinner des King of the Ring Tournaments erwähnt. Unter anderem als allerletztes Brock Lesnar. Ja. Edge, Steve Austin, Triple H, Bret Hart, Brock Lesnar. Was denn? Interessanterweise, als sie das Video gezeigt haben, haben die zu jedem, den sie da gezeigt haben, Triple H und Edge und so, haben sie lange gesprochen. Und dann haben sie Brock Lesnar eingeblendet. Und da wussten die Moderatoren nichts zu sagen. Da haben sie irgendwie gar nichts gesagt. Nur ja, da haben sie gesagt, und man weiß ja, wo er jetzt ist. Erst als das Video zu Ende war, meinte Jerry Lawler dann, und wir wissen ja, wo er heute ist. Nämlich, ja. Dass er bei der UFC da Heavyweight Champion geworden ist. War schon interessant. So, R-Truth kommt raus. R-Truth kommt übrigens auch schon wieder mit seinem alten Song raus. Also man hat wohl, die WWE hat wohl sehr schnell gemerkt, dass dieser neue da nichts ist. Auch nicht PG-mäßig. War übrigens... Ja, den singt doch keiner mit, ne? Nee. Letzte Woche war das übrigens auch schon. In Miami kam er auch schon mit dem WhatsApp-Song raus. Hatte ich nur vergessen zu erwähnen, aber... Ja. Ja. So, und er hat eine... Ja, er hat erstmal John Cena erwähnt und dann hat er eine offene Herausforderung ausgesprochen gegen irgendein Nexus-Mitglied. Dann sieht man Backstage, wie Michael McGillicuddy da aus der Nexus-Umkleide rauskommt. Und ja, plötzlich folgte da eine Attacke auf McGillicuddy. Und... Von einem Menschen in kurzer Jeanshose und mit so... lilafarbene Armbändern und T-Shirt. Das soll wohl John Cena gewesen sein. Ja, da wurde dann auch die Hand geschüttelt. Die Kamera lag ganze Zeit so am Boden, also der Kameramann hatte wohl was abbekommen. Ja. Also es sieht wohl so aus, als wenn jetzt quasi John Cena, der taucht ja später auch nochmal auf, ganz normal als John Cena weiter dabei ist, aber dann halt nicht im Moment nicht als offizieller Wrestler, sondern irgendwie so aus dem Publikum kommt. Und es sieht auch wohl so aus, als wenn dieser Juan Cena, als wenn das Gimmick schon wieder vorbei ist. Ja, das hat man wohl wieder so unter den, weiß ich nicht, unter den Tisch gekehrt. Es gibt zwar den Twitter-Account, aber... Der sieht auch übrigens ziemlich albern aus. Hast du dir mal Fotos von ihm, der hat ja bei nur ganz wenigen House-Shows dann tatsächlich mit Maske gekämpft. Hast du das dir mal angeguckt? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht, aber man hat ja Google Bilder. Ich kenne nur den Twitter-Account. So, warte, ich guck mal hier mal. Ich hatte mal auf YouTube geguckt, um zu gucken, ob da jemand ein Match reingestellt hat. Da war zwar kein Match, aber da waren so ein paar Fotos, die dann quasi so als Show durchliefen. Und das ist tatsächlich dann so eine Maske auch in seinen lilanen Farbenen, so eine typische John Cena-Maske dann halt. So wie Rey Mysterio. Aber das auf den Bildern passt das so gar nicht. Und das haben sie wohl auch gleich jetzt aufgegeben. Bei Google Bilder ist jetzt gar nichts. Muss man auf YouTube und dann Juan Cena Mask habe ich eingegeben. Und da kamen dann irgendwie zwei oder drei Sachen. Okay, müssen wir erstmal den Ton hier runter drehen. Schwierig heute. Heute lassen wir uns Zeit. Wenn man schon so wenig zu besprechen hat. Und das Interessante ist, dass bei den House-Shows haben sie das hier jetzt schon wieder aufgegeben, das Gimmick. Aber trotzdem kämpft John Cena ganz normal als John Cena dann bei den House-Shows. Ist weil sie wohl noch Angst haben, wenn sie ihn jetzt wegen der Storyline rauslassen, dass dann noch weniger Leute kommen. Das ist schon alles ein bisschen bitter im Moment. Ah, hier. Fotos und of John Cena wearing the mask. Genau. Das sieht ganz gut aus. Hat ihn mir auch angeguckt. Und dann läuft da 2 Minuten lang. Uiuiui. Ui, ui. Quasi 4, 5 Fotos oder so. Oha. Oha. Ja. Ach, interessant, die hat dann noch ein Match gegen Wade Barrett, das passt ja schon mal gar nicht, also das ist schon... Genau, das von der Storyline könnte man da schon passend machen, ne? Wenn man sagt, das ist irgendwie... Ja, aber warum kämpfen der da jetzt regulär, wenn der aus der WWE ist? Also sein Neffe könnte man ja sagen, der will jetzt sozusagen Rache an Wade Barrett nehmen. Das ja gut, das stimmt, aber jetzt John Cena da jetzt so kämpfen zu lassen wieder, das hat auch alles keinen Sinn. Nee, ist ja nicht von John Cena, ist ja Juan Cena. Nee, ich meine aber jetzt John Cena wieder regulär bei den House-Shows als John Cena kämpfen zu lassen, das ist natürlich absoluter Quatsch. Ja, ist albern, ne? Das passt nicht. Ich weiß nicht, ob da bei TLC jetzt schon irgendwas passiert mit der Storyline, ob vielleicht John Cena bei TLC schon wieder sozusagen um seine Wiedereinsetzung als Wrestler kämpfen kann. Das wäre viel zu schnell, da würde man die Storyline sehr mit runterstufen. Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie Panik haben und das. Wann ist denn TLC eigentlich überhaupt? Das weiß ich nicht genau. Naja. Ja, du warst gerade. Warte mal. Hier, ist nächste Woche schon Slammy Awards? Nee, ne? Nicht morgen, sondern. Nee, ich hoffe nicht. Warte. Morgen in einer Woche ist Raw 3 Stunden Slammy Awards und nach dem Slammy Awards kommt dann TLC. So war es, glaube ich. Das ist ja auch furchtbar. 3 Stunden Raw schon wieder und dann schon wieder Pay-Per-View. Ja, letztens hatten wir das mit diesen ganz viel diese langen Sendungen hatten wir das mit Pay-Per-Views, jetzt kommt das gleiche nochmal mit den 3-Stunden-Sendungen. Ich weiß auch nicht, warum man die jetzt alle hier ans Ende des Jahres ballern muss, aber wenn man denn meint, schön ist es nicht. Nee, schön ist so, Schule fällt auch noch nicht aus. Mal weiter gucken. So, dann ging es weiter mit dem nächsten Match, auch wieder ein Semifinals-Match im King of the Ring-Tournament. Nach der Attacke von John Cena backstage. John Morrison besiegt Dashing Cody Rhodes nach dem Shining Wizard. Übrigens wieder durch diesen Shining Wizard Kick. Also, jetzt habe ich wieder. Hier, Starship Pain. Wird nicht mehr so viel als Finisher gezeigt. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen hinweisen könnte, dass man den so ein bisschen in Richtung Heel machen will, dass er jetzt nicht mehr ganz so spektakuläre Moves zeigt. Finisher. Ich weiß es nicht. Das ist ja, das habe ich ja damals schon gedacht, als er da anfing, sich einen Bart wachsen zu lassen. Aber da ist ja nichts drauf gekommen. Dachte ich auch, aber. Sehe ich jetzt keine weiteren Hinweise, außer diese Sache mit dem Move. Weiß ich nicht. Kann ich im Moment noch nicht einschätzen. Also im Moment, dadurch, dass er ja so ein bisschen diese Fehde mit Sheamus hat, sieht es ja noch eher nach Babyface aus. War zu kurz das Match, war glaube ich nur irgendwie 3 Minuten oder so, war trotzdem solide und John Morrison hatte ja insgesamt einen relativ guten Abend. Ja, da kommen wir dann noch zu. King of the Ring Tournament Semifinals Match kam dann direkt als nächstes, wenn ich hier nichts übersprungen habe. Ne, kam direkt. Nee, das kann nicht. Da war noch. Da war nichts. Halbfinale kann noch nicht, da muss noch Viertelfinale. Ja, Viertelfinale habe ich ja gesagt. Semifinals ist Viertelfinale. Nee, oder nicht? Semi ist halb. Ja, ist es so? Dann sagst du ja, schon ganze Zeit falsch. Viertel ist Quarter. Ja, nee, das wurde doch nie gesagt. Wurde das irgendwann mal gesagt? Ja, aber aber es sind, ja, am Anfang sind es doch, was haben wir denn am Anfang? Haben wir Halb- oder? Ja, Viertelfinale, ja. Aber Wood, ja. Wir haben doch am Anfang Halbfinale, oder? Wir haben doch insgesamt Viertelfinale. Wir haben doch insgesamt 4 Matches, oder? Es beginnt mit Viertelfinalkämpfen. Ja, genau, 4 Matches. Ja. Naja, also nicht Semi. Nee, Viertelfinale, dann sag es auf jeden Fall. Das ist ein bisschen verwirrend. Das ist auch nicht verwunderlich, weil ja im Laufe der Sendung dann rauskam, dass es nur ein Halbfinale gibt. Das hat CM Punk dann auch durcheinander gebracht. Ja, kann schon mal passieren. Was? So, auf jeden Fall. Michael Jackson. Quarter Finals. King of the Ring Tournament. Drew McIntyre gegen Ezekiel Jackson. Und das Ganze endet via Double Countout. Ja, da war die WWE wieder sehr erfinderisch, so ein bisschen Zeit zu schänden. Das machen sie ja oft in Turnieren, ne? Ja. Das heißt also, der Sieger im kommenden King of the Ring Viertelfinalmatch qualifiziert sich direkt für das Finale und muss nicht noch ein Halbfinalmatch haben. Genau, das war so ein bisschen eine ähnliche Storyline wie bei WrestleMania 4, wo ja auch das Turnier war, was ja wohl auch eine, sag ich mal, sehr schwache WrestleMania, man muss es sagen, es war auch tatsächlich eine schwache WrestleMania, nur damals war es die zweite WrestleMania, die ich so direkt fast live gesehen habe, damals noch auf Sky. Ich fand die immer toll und das war, dann war ja tatsächlich so irgendwie One-Man-Gang, glaube ich, hatte ein Bye bekommen, weil davor in dem Match Andre gegen Hogan eine Doppeldisqualifikation war. Und aber Randy Savage, der dann später der Champion wurde, musste in jeder Runde wirklich sich durchkämpfen. Es hat mich dann schon so ein bisschen erinnert, da dachte ich schon, Moment, na, vielleicht machen sie da auch was mit John Morrison. Tja. Haben sie so. Aber leider nicht gemacht. Nach dem Match will Drew noch den Future Shock DDT zeigen, aber Ezekiel Jackson kontert dann mit seinem Power und schmeißt Drew McIntyre via Back Body Drop mal so weg. Ja. Das wirkt schon sehr jobberhaft. An das Match habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr, außer dass ich weiß, wie es ausgegangen ist, aber ich kann mich da an keinen Move und nichts weiter erinnern. Ja, das kann ich bei den anderen auch nicht großartig, aber da gibt es auch nicht viel zu erinnern. War da noch irgendein Eingreifen von außen oder so? Nee, ne? Nee, die sind regulär nach draußen und dann halt zu spät wieder rein, glaube ich. Genau, das mit dem Eingreifen, das gab es dann nur später bei Alberto Del Rio im Halbfinale. Nicht zu viel verraten. So, Backstage. Daniel Bryan sitzt da und wird so ein bisschen von Brie und Nikki umworben. Bis dann Alex Riley vorbeikommt, den Daniel Bryan ein bisschen kritisiert. Bisschen lästert und weiter telefoniert bezüglich der Party für The Miz. So, dann kommt ein Promo mit The Miz, Alex Riley und Jerry the King Lawler. Möchtest du das nicht mal nacherzählen, Thomas? Nee. Muss ich mal überlegen. Also The Miz hat eine sehr gute Promo gezeigt und hat unter anderem auch dieses Mädchen, was da, als er den Titel gewonnen hat, so angeguckt hat, als wenn es ihn mit Laser erschießen wollte. Die hat er als quasi zweimal gezeigt auf Fotos und als The Miz Girl bezeichnet. Und er hat gesagt, keiner hätte ihm jemals zugetraut, dass er Champion werden würde. JBL nicht, Triple H nicht, John Cena nicht. Aber er hat es geschafft und hätte es allen gezeigt. Und dann hat er eine schöne Wendung in seinem Promo gehabt, hat dann gesagt, wenn ihr glaubt, wenn euch jemand erzählt, ihr könnt es nicht schaffen, und dann dachte man schon, jetzt kommt da irgendwie so ein Face-Turn und so eine Motivationsansprache, so nach dem Motto, jeder kann es schaffen, wenn er nur will, dann sagt er aber, wenn euch das jemand erzählt, dann glaubt es. Denn ihr könnt es nicht schaffen, nur so herausragende Leute wie ich können es dann wirklich schaffen. Und dann fing er an auf Legenden. Der Alex Riley hatte so ein Buch, wo alle Champions der WWE verzeichnet waren. Und dann hat er gesagt, in diesem Buch gibt es ganz viele Legenden, die sogar Hall of Famer sind, die das, was ich in nur einem Tag geschafft habe, nicht geschafft habe. Und dann hat er irgendwie Ricky Steamboat und noch andere genannt. Und zu dem Zeitpunkt ist dann Jerry the King Lawler, der auch nie WWE-Champion war, aufgestanden und hat misskritisiert. Hat ihm gesagt, so, jetzt übertreibt man nicht, das ist ein Wrestler, der schon fertig war, um den Titel besiegt. Das war jetzt keine so große Leistung. Und dann, ich glaube, dann kam der General Manager, ne? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, dann kam der General Manager und hat gesagt, so, es gibt heute Abend Match Jerry the King Lawler gegen The Miz um den WWE-Titel und es wird ein TLC-Match sein. Ja. Ja. So ist es. Und das war der Main Event für Raw. Ja, genau. Das kommt dann noch. So, weiter geht es danach mit einem weiteren Quarter-Final-Match. Sheamus gegen Kofi Kingston, das Match hatte ich für das Finale getippt, da war ich auch knapp daneben. Ich hatte drauf getippt, dass Sheamus gewinnt und genau wie du hatte ich auch das Match, was ich getippt hatte, richtig getippt, auch wenn es nicht im Finale war. Sheamus besiegt Kofi Kingston via Bro-Kick. Und zwar klar. Ganz klar. Ah, Kofi Kingston ist irgendwie, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der jetzt auf ewig und 3 Tage in der Midcard bleibt. Ich glaube schon. Ich glaube, der wird. Ja, ich glaube auch. So, also in das Main Event geschehen, habe ich den Eindruck, wird er nicht mehr reinkommen. Nee, es passt auch nicht so ganz. Ist mehr so mit Karte, ewig mit Karte, aber sicher. Es gab mal eine kurze Phase bei Raw, als er diese Fehde gegen Randy Orton hatte. Ja, als er diesen Boom Leg Drop da durch den Tisch gezeigt hat im Madison Square Garden, ist schon richtig. Das war recht gut, aber. Genau, wenn sie da richtig dran geblieben wären und da das ein bisschen besser aufgebaut hätten, dann hätten sie ihn sogar zum Main Event machen können. Ah, das lag aber auch stark an Randy Orton und um den Titel ging es da, glaube ich, auch gar nicht. Nee, aber trotzdem. Naja, Sheamus besiegt Kofi Kingston, das heißt, Sheamus ist direkt im Finale, denn es gibt ja nur ein Halbfinalmatch. Genau, er hat dieses Bye, weil ja Ezekiel Jackson und Drew McIntyre beide ausgeschieden sind schon. Ja, beide ausgezählt wurden. Ja. So, dann kam ein tolles Tag Team Match. Anstatt dem Tag Team Match hätte man vielleicht auch noch ein weiteres Match für das Tournament zeigen können, aber egal. Was haben wir jetzt überhaupt das Tag Team? Ach ja, jetzt kam noch was mit Mark Henry. Yoshitatsu und Mark Henry besiegen The Nexus. Das sind Heath Slater und Justin Gabriel diesmal. Nach dem World Strongest Slam von Henry gegen Slater. Und während des Matches sitzt John Cena mit seinem Ticket da in der ersten Reihe am Ring. Und kam dann am Ende des Matches, nach dem Match, ja, über die Barrikade reingesprungen. Interessanterweise, Security hat das nicht interessiert. Das finde ich etwas schwach. Ich hätte das ganz schön gefunden, wenn die da hinterhergegangen sind. CM Punk hatte aber da, glaube ich, auch noch. Ja, sag ich mal, die sind ja auch gegen Nexus, die Security, weil die sind ja in der in dem Öffnungsteil der Nexus Storyline, ist ja Security von denen auch angegriffen worden. Ich meine, die Security von der Halle. Das macht das in gewisser Weise Sinn. Ich meine, die Security von der Halle. Die dann auch theoretisch nachgehen würde, wenn ein regulärer Fan reinspringen würde. Ja, weil jetzt kein regulärer Fan. Nein, na, wäre schon regulär. Ist ein regulärer Fan, denn er steht ja nicht mehr bei WWE unter. Ja, er ist ja gefeuert, theoretisch. Also an sich ist er ein regulärer Fan. Wie hat er es denn geschafft, innerhalb von einer Woche noch einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern? War der noch nicht verkauft? Nee, WWE verkauft die Tickets so schlecht, das war gar kein Problem. Ach so, ja, dann ist das kein Problem. Und dann natürlich noch, wie CM Punk zu Recht hingewiesen hat, ausgerechnet auf der Seite, wo er die ganze Zeit in der Kamera ist, im Bild der Kamera ist. Ja, CM Punk hatte dann noch eine Bemerkung dazu gemacht, wie schlecht doch die Security ist. Ja. Ja, John Cena kam dann auf jeden Fall rein und hat Heath Slater via FU oder AA, wie Herrn Kohl doch so gerne sagt momentan, durch den Kommentatorentisch befördert. Und CM Punk... Slater hat doch den World Strongest Slam dann abbekommen. Nee, Heath Slater ging durch den Tisch. Und CM Punk hat sich darüber aufgeregt, dass sein Wasser umgekippt ist. Seine Pepsi? Ja. War es die Pepsi? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, so. Er hat gesagt, seine Diet irgendwas. Soda? Und er ist ja bekannt, er hat ja dieses Tattoo von Pepsi für den Pepsi Plunge. Er ist ja ein Pepsi-Trinker. Ja. Auch sehr ungesund. Tja, aber er trinkt ja keinen Alkohol, nimmt keine Drogen, raucht nicht. Da kann man sich das dann schon mal genehmigen. So. Man könnte diese ganzen Zusatzstoffe, die in diesen furchtbaren klebrigen Pepsis sind, könnte man schon fast als Drogen bezeichnen. Ja. So, John Cena verlässt dann auf jeden Fall ganz schlagartig die Arena, beziehungsweise geht er ans Publikum, als die anderen Nexus-Mitglieder kommen. Backstage unterhält sich Nexus dann noch ein bisschen Und ist nicht ganz so fröhlich, dass der John Cena da schon wieder eingegriffen hat. Und man sieht Jerry Lawler, wie er sich da vorbereitet auf das Steel-Match. Und Arn Anderson kommt noch dazu und wünscht viel Glück und dass Jerry Lawler Miss besiegt. Haben Sie eigentlich das Video von Jerry Lawler, haben Sie erst danach gezeigt oder hast du das ausgelassen? Nee, das kommt noch, da das dauert noch ein bisschen. Okay. Warum fandst du das so toll? Das fand ich sehr gut. So, Schule fällt noch immer nicht aus, weil Mist. Kann nicht sein. Ich finde das ganz gut, wenn du morgen mal ein bisschen diszipliniert in die Schule gehst und dort mal lesen und schreiben lernst. Nee, ich kann lesen und schreiben. Das wäre ganz schön, wenn ich morgen da bleiben kann. Du kennst ja die Unterscheidung zwischen Semi und Quarter auch noch nicht. Du müsstest noch mal ein bisschen Englisch unterrichten. Ja, Englisch habe ich morgen nicht, also kann ich morgen theoretisch auch zu Hause bleiben. Dann gehst du übermorgen mal zur Schule, ne? Ja, das hatte ich sowieso geplant und übermorgen ist auch Englisch, also da kann ich auch morgen zu Hause bleiben. Ja, das ist ja gut. Dann bleib ich morgen auch zu Hause. Oder nee, ich muss ja zur Arbeit, sonst kann ich die Miete nicht bezahlen. Tja, kannst ja im Treppenhaus schlafen, leben, Nee, das ist wohnen. zu unbequem. Ach so. Gerade jetzt bei dem Wetter. Haben die da keine Heizung? Nee, im Treppenhaus, nee. Ne? Okay. So, King of the Ring, Semifinal, jetzt Halbfinale. Halbfinale. Ja. Hier ist ja die Hälfte, ne? Ja, Es gibt genau. nur ein Semifinal, was eigentlich dann schon wieder Blödsinn ist, aber gut. Was sollte das jetzt gerade? Halb Export. Halbfinale ist einfach, dass es so halb vom Finale ist, so. Also nicht so halb. So. Und meistens brauchst du zwei Hälften, um zu einem Ganzen zu kommen. Deshalb ist eine Hälfte eigentlich blöd. Eine Hälfte ist schon da. Das Da, was? ist die andere Halbfinalhälfte. Aber das hat Aber die ist ja halt auch schon da. gesagt, dass WWE sich da ruhig noch ein zweites Halbfinale hätte einfallen lassen können. So, auf jeden Fall, John Morrison besiegt Alberto Del Rio via Springboard Roundkick, denn während des Matches hupt das Auto von dem Alberto Del Rio da vorne, denn der Rey Mysterio sitzt da drin. Alberto Del Rio ist abgelenkt, guckt zu Rey Mysterio zum Entrance-Hedge. John Morrison springt in die Seile, kommt mit dem Springboard Roundkick. Und das ist der Three Count. Ja, die Schreiber vom WWE, die sind ja alle Rassisten. Die glauben, alle Mexikaner klauen Autos. Ja, das meinte ich als CM Punk. Ja, hatte ich so den Eindruck. Meinte das CM Punk oder so meinte Ja, das Match an sich war sonst relativ gut, aber da sie jetzt Alberto Del Rio nicht klar verlieren lassen wollten, das war ganz gut gemacht. Und da ja die Fehde zwischen Alberto Del Rio und Ray auch weitergehen soll. Und ich glaube, die haben ja auch ein richtiges TLC-Match bei TLC, ne? Das weiß ich gar nicht. Wurde das schon irgendwas angekündigt? Ich meine ja, ich meine, also ich weiß auf jeden Fall, dass das Eröffnungssegment von SmackDown eine Promo von Ray auf so einer Leiter oder in der Nähe von diesen Leitern war. Und dass ein Promo zwischen Ray und Alberto Del Rio war. Das Also finden wir könnte ein raus. TLC-Match sein. Das wäre sehr interessant, das kann ich mir fast nicht vorstellen, Auf aber jeden wir gucken Fall mal wäre nach. das besser als das TLC-Match zwischen Kane und Edge. Findet da ein statt? Ne, da soll da nicht so ein Shares-Match sein? Was für ein Match? Shares-Match? Scherzmatch? Gab es auf jeden Fall mal Gerüchte drum. Nee, also ich habe jetzt in den Spoilern natürlich gelesen, dass Kane gegen, dass diese alberne Entführungsstoryline weiterging und irgendwie Kane gegen Edge ein TLC-Match wäre. Die beiden hatten wohl ein Match bei SmackDown und der Gewinner konnte die Stipulation festlegen und ach, wie überraschend, bei TLC ist die Stipulation TLC. Hast War recht, irgendwie ist nicht beides ein aufgefallen. TLC-Match. Das ist schon mal gar nicht gut. Vor allem zwei TLC-Matches von SmackDown. Zwei TLC-Matches mit zwei Matches, die ich eigentlich nicht in einem TLC sehen will und die auch eigentlich gar nicht dazu so geeignet sind. TLC gehört eigentlich in Raw Main Event um den Titel. Ich würde vermuten, dass Raw auf jeden Fall im Main Event auch TLC ist. Also ich gehe mal davon aus, dass es an dem Abend tatsächlich mindestens drei TLC-Matches gibt. Das ist ja schrecklich. Kann Warum ich. kann man dann nicht noch so ein paar Table-Ladder-Shares-Match einzeln machen, so? Table-Ladder-Chairs ist doch. Ja, ich meine Einzel. Table-Matches, Ladder-Matches, So. Shares-Matches. Achso, ja, wäre besser. Finde ich auch besser. Weiß ich auch nicht, warum sie das nicht machen. Die irgendwie scheint die WWE zu glauben, dass die Matches selber überhaupt keine Rolle mehr spielen. Noch die Gimmicks. Ich habe jetzt auch gelesen, dass sie der Meinung sind, dass Hell in a Cell sich irgendwie überlegt hätte. Hast du das auch gelesen? Ja, Hell in a Cell, das Gimmick, das sieht wohl nicht mehr so. Jetzt sollen sich die WWE-Schreiber für den Hell in a Cell Pay-Per-View, damit da wieder ein paar mehr Buy-Rates kommen, ein neues Gimmick, ein neues Steel Cage, ein neues Cage-Match ausdenken. Meinst du, ob da jetzt... Der Punjabi Prison kommt zurück. Ja, das ist ja kein Steel Cage. Das sind ja Bambusstäbe. Nee, der kommt wohl auch nicht zurück, denn der Greg Carly, der ist ja jetzt, der macht ja Pause. Nee, das wäre auf jeden Fall recht schrecklich und es ist auch recht schrecklich, dass man in der Neuzeit immer alles verändern muss. Ich meine, Hell in a Cell ist auch kein Wunder, dass das nicht klappt, wenn man das erstens in so einem Gimmick-Pay-Per-View fest an einem Datum hat und zweitens, wenn man da zigtausend Stück von an einem Abend zeigt. Das ist kein Problem, kein Wunder. Da muss man nicht irgendwie ein neues Cage-Match sich ausdenken, dann muss man das einfach mal reduzieren und wieder bei irgendeinem Pay-Per-View zeigen und nicht bei einem festgesetzten. Ich sage nur für das neue Gimmick zwei Worte. Lethal Lockdown. Also wenn die WWE jetzt auf die alberne Idee kommt, das unter einem anderen Namen zu kopieren, da mit irgendwelchen komischen Wargames mit Waffen, die dann vom von dem kommen, also dann mache ich mich scheckig. Also wenn sie so blöd sind... Nee, ich glaube, da machen sie nicht. So blöd ist, glaube ich, nochmal die WWE. Achso, übrigens, apropos Great Khali, wusstest du eigentlich, dass der Great Khali bei dem indischen Big Brother mit in dem Big Brother Haus ist? Nee, ich gucke ja sowas auch nicht. Er hat offensichtlich irgendwie, ich habe das dadurch gelesen, der hat irgendwie eine Klage wohl am Hals, weil er hat wohl auch in irgendeinem Kinofilm mitgespielt und er konnte für diesen Kinofilm in Indien nicht vernünftig Werbung machen, weil er halt die ganze Zeit in diesem komischen Big Brother Haus ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, also ich habe da nicht danach gesucht. Eigentlich müsste man mal gucken, ob es auf YouTube irgendwelche Filmausschnitte von Big Brother in Indien mit Great Khali gibt, ob das wirklich stimmt. So, in Ring folgt eine Promo von Wade Barrett. Cena meldet sich auf dem Titantron Backstage und sagt, er hört nicht auf, bis er alle Nexus-Mitglieder beseitigt hat, beziehungsweise bis er Wade Barrett bekommt. Und ja, dann stehen Backstage da plötzlich Justin Gabriel, David Otunga und ich glaube die anderen auch noch da vor ihm, vor dem Cena. Und Cena meint dann, hier, ihr habt noch ein paar andere Gegner und hinter denen stehen dann einige Raw-Stars, so die Leute, die man immer dabei hat, wenn man nichts anderes mit dem Plan, also heißt so Mark Henry und solche Leute. Inklusive Darren Young. Ja, war das so? Ja. Ja, und Cena verpasst dann Justin Gabriel den AA auf einen Wagen. Den FU meinst du? Den AA. Achso. FU heißt er ja nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern, wie Mirko sich damals geweigert hat, den neuen Namen. Ja, ich weiß, das tue ich auch heute noch so ein bisschen, aber... Ja, aber nur so ein bisschen, man merkt das. Ja, ich meine, es steht hier jetzt jedes Mal an diesen blöden Ergebnissen. Ich kann ja jetzt auch nicht jedes Mal FU sagen. Ich finde das zwar viel besser als Attitude Adjustment. Ich finde Attitude Adjustment viel besser. Nee. Ja, klar. Und auch die Abkürzung. Ich meine, ich habe ja früher auch nicht FU ausgesprochen, so, als das, was es als Abkürzung sein sollte. Nee, du hast immer nur Fu gesagt. Das hat man immer gehört. Dann sagte mir, guck mal, Fu. Ja, und heute sage ich immer A. Natürlich. Ja. Nee, es ist Quatsch. Vor allem dieser Name, Attitude Adjustment, das ist so ein blöder langer Name auch zum Aufschreiben. Und dann AA, das klingt ja auch nicht, vor allem nicht im Deutschen. Ich meine, im Englischen geht's gerade noch. Ja, da haben die wohl nicht dran gedacht, dass Mirko das ja im Deutschen aufschreiben muss und die Abkürzung, die passt ihm da nicht. Da musst du mal WWE anschreiben und denen sagen, also Kollegen, die Abkürzung passt im Deutschen nicht, ich muss das also mal in meinem Blog schreiben, könnt ihr das nicht mal ändern? Echt mal. Da sagen die bestimmt, puh, nee, puh. Sollen wir mal weiter? Siebtes Match. Divas Tag Team Match. Ein Six Divas Tag Team Match. Juhu. Natalia, Melina und Gail Kim besiegen Tamina, Maryse und Alicia Fox, nachdem Alicia im Sharpshooter von Natalia aufgab. Während des Matches kam Santino Marella singend zum Ring und beeindruckte damit seine Herzensdame. Tamina verließ ihr Team und ging gemeinsam mit Santino aus der Halle. Fertig. Das war ganz toll. Und das Schöne ist der Kommentar von CM Punk. Hast du den noch im Hinterkopf? Nein. Als so viele Diven da in den Ring kamen, sagte CM Punk, ja, mit der Qualität haben wir es nicht so, aber mit der Quantität. Das fand ich sehr schön. Hast du das verstanden? Bei den Diven-Matches schlafe ich immer so ein bisschen, aber ich habe das jetzt nicht mitbekommen, nein. Nee, hast du verstanden, was er damit sagen wollte? Kennst du den, ich wollte damit nur testen, kennst du den Unterschied zwischen den Worten Quantität und Qualität? Ja, so weit reicht mein Wortschatz gerade noch, Thomas. Ja, das war mir nicht so ganz sicher, wenn man schon bei Halbfinale und Finale nicht ganz sicher ist. Ja. So, jetzt kam dein tolles Video mit. Ja, mal ein bisschen drauf achten, ne? So, jetzt kam dein tolles Video aus der Wrestling-Karriere von Jerry the King Lawler. Damit versaut man sich ja dann den Stil. So, jetzt kam das Video von Jerry Lawler. Möchtest du dazu noch irgendwas anmerken? Sehr schönes Video, wo man Jerry the King Lawler, weil viele kennen ihn ja nur so vor allen Dingen von den jungen Zuschauern als Kommentator, und da hat man sozusagen aus der Geschichte, speziell aus seiner Zeit aus der AWA, Bilder gezeigt, die legendäre Fehde zwischen Andy Kaufman mit der Situation bei der David Letterman Show. Hat gezeigt, wie er mehrfach auch schon Champion war in der AWA, also sehr gutes Video, um ihn als Herausforderer zu hypen. Mhm. Hat mir gut gefallen. Es gibt jetzt übrigens schon seit über zwei Wochen keine neue Ringside schon wieder mehr. Keine was? Schon keine Ringside mehr. Ringside, ich hatte es akustisch nicht verstanden. Und das Abo musst du aber trotzdem bezahlen. Natürlich. Also das ist nicht zuverlässig. Das gefällt mir gar nicht. Ich guck gerade hier im Thread, gibt's noch ein paar neue Sachen. Ich habe so ein bisschen tatsächlich den Eindruck, dass es den Kollegen, obwohl das ja nun deren Beruf ist, dass es denen tatsächlich auch so geht, dass das Wrestling, das ist ja im Moment, muss man ja einfach ganz knallhart sagen, doch schon ziemlich in der Krise, dass sie auch nicht mehr so den Spaß haben, den man hat, wenn das Wrestling wirklich gut ist. Das ist gut möglich, aber trotzdem melden wir uns ja auch einmal die Woche wieder hier, kostenlos, möchte man natürlich nochmal erwähnen. Und wenn wir das schaffen, sollte das auch kostenanfällig möglich sein. Kostenpflichtig. Ja, kostenanfällig. Ja, ich finde das auch. Also das finde ich ist kein besonders professionelles Verhalten dann. Aber auf der anderen Seite, ich weiß natürlich nicht, ob es dafür Gründe gibt. Also um diese Jahreszeit, wenn zum Beispiel einer von denen mal irgendwie jetzt wirklich eine schwere Grippe hat oder so, dann kann ich das nachvollziehen. Deshalb nicht da mal nicht, ohne dass ich die Hintergründe... Das ist richtig, aber dann könnte man sich auf jeden Fall mal hinsetzen und da was in den Thread schreiben, von wegen, es wird in den nächsten Tagen nichts geben. Es wurde ja selbst, als diese lange Pause über Monate gab, monatelang nichts geschrieben. Man kann dann ja einfach mal was schreiben. Dann ist ja alles okay. Genau, also für mich bedeutet das auf jeden Fall, ich habe ja im Moment kein Ringside-Abo, und für mich bedeutet das im Moment, wenn ich so die Geschichten höre, dass ich das auch nicht in Erwägung ziehe. Ich habe es übrigens jetzt schon ziemlich lange ohne das Figure 4 Weekly Abo ausgehalten. Ich habe jetzt ja noch bis April das Pro Wrestling Torch Abo. Das reicht mir im Moment auch eigentlich aus. Mhm. Ja. So, mach mal weiter. So, Backstage sind wir tätig. Sehr schönes Promo-Video von Jerry the King Lawler. Ja, Backstage ist Teddy Biasi, der hat so ein WWE-Titel-Gürtel, so ein Spielzeuggürtel in der Hand, wo in der Mitte so ein Bildschirm ist. Mit so roten Figürchen und dem Triple H-Theme-Song. Ich dachte erst so, Gott, was wollen die jetzt? Gibt's einen neuen Titel-Gürtel? Nee, zum Glück nicht. Und dann kam Maurice in den Raum und hat sich darüber aufgeregt, dass Teddy Biasi nicht das Wesentliche im Auge hat und da stattdessen mit so einem ollen Ring, so einem ollen Spielzeuggürtel rumspielt. Ja, und dann gibt's ziemlich Ärger für Maurice. Ja, genau, dann schreit Ted DiBiase sie an und sei ruhig und geh mir nicht auf die Nerven und haut ab. Ja. So, dann sehen wir noch so ein bisschen was von Nexus Backstage, nichts weiter Besonderes. So, Santino Marella bringt dann diese Miss USA 2010 Rima Fakhi in den Ring. Denn die hat ja die Ringsprecherrolle für das finale King of the Ring Match des Tournaments. Ja, hat die halt die Rolle für. Muss die machen, muss die ankündigen. Nachdem wir das auch dann qualvoll über uns ergehen lassen mussten, ja, kam es dann zu dem Match. Also wenigstens hat sie den Namen richtig ausgesprochen, aber mehr Gutes kann man dazu auch wirklich nicht sagen. Nee. Nicht wirklich. Bei Sheamus dachte ich noch, okay, das ist gar nicht so schlimm. Bei John Morrison dachte ich dann, oh, schrecklich. Mhm. Und Sheamus gewinnt klar. Er zeigt einige seiner Finisher, diesen Bro-Kick, und setzt danach nochmal das High-Cross ganz klar nach. Man hätte davon ausgehen können, dass da nochmal ein Konter kommt, aber nichts und klarer Sieg. Und damit 2010 King of the Ring Sheamus, und er bekommt dann noch von Rima Faki die Krone aufgesetzt am Entrance. Ja, also das eine, was man sagen muss, ist, es war zwar ein klarer Sieg, aber es war trotzdem nicht so, dass jetzt John Morrison da verjobbt wurde. Also es war Nein, schon nein. auch ein bisschen längeres, ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber es war schon ein bisschen längeres Match auch. Und John Morrison konnte auch einiges an Offensive zeigen. Also das war an sich schon ganz gut. Und man hatte ja tatsächlich, da gab es ja vorher auch noch das Interviewsegment Backstage, dann gesagt, ja, John Morrison kämpft ja auch schon zum dritten Mal und Sheamus halt erst zum zweiten Mal. Also John Morrison ist trotzdem einigermaßen stark, denke ich, aus dem Turnier rausgegangen. Ja, Und zu ist der richtig. Krone muss man sagen, die Krone war das letzte Billigteil aus Plastik, was sie in irgendeinem Spielzeugladen geholt haben. Der eine Zacken war schon so halb weggebrochen. Das Ding, Sheamus hatte Schwierigkeiten, das so auf seinen Kopf zu bekommen, dass es nicht sofort wieder runtergefallen ist. Also das war schon für so einen Laden wie WWE war das schon ein bisschen billig. Am besten wäre, wenn man da noch ein bisschen Werbung für Toys R Us oder so gemacht hätte. Nee, aber solche Sachen, auch dieser Pokal von Bragging Rights, den kauft man ja gerne mal billig ein. Das ist so ein bisschen trashig. Immer ein bisschen komisch. Da geben sie für diese komische Miss America, die dann schlechte Ringsprecherin war, die hat bestimmt richtig viel Geld bekommen. Und für die für sowas, wo sie dann die ganze Zeit die Bilder auf WWE.com posten, wie er da mit Krone sitzt, da machen sie dann so ein Billigzeug. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist die Preispolitik der WWE. So funktioniert das. So, dann kam der Main Event. Thomas, da darfst du dann mal wieder was zu sagen. Ja, der Main Erzähl Event uns. kam nächstes Mal der Herausforderer, Jerry the King Lawler rein. Das fand ich schon mal ein bisschen komisch, dass jetzt sozusagen gerade ein König gekrönt worden ist und jetzt kommt schon wieder ein King. Und übrigens, weil Jerry the King Lawler ja sich selber mal eine Krone besorgt hat, der hat dann natürlich seine Krone allerdings nicht auf dem Kopf, sondern so unterm Arm als quasi so, fast wie so ein Pokal. Dabei, die sieht sehr edel und sehr schön aus. Das fand ich ein bisschen komisch, habe ich nicht ganz verstanden, warum das ausgerechnet an dem Abend ist. Und The Miz kam zusammen mit, wie nennt er sich? A-Rai? Oder A-Rai? Also Alex Riley, wie ist dieser, die Abkürzung? Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. A-Right würde nicht passen. Ich denke mal eher A-Rai. A-Rai? Glaube einfach A-Rai, ne? Ja, ich glaube auch. Keine Ahnung, ob das irgendwas im Englischen bedeutet. Der war jedenfalls im Anzug mit dabei und dann gab es ein TLC-Match und das war ein hervorragendes Match. Also da war gar nicht, es gab nicht viele Spots jetzt mit Leitern oder so, das Typische mit Leiter halt so in die Magengegend schlagen, aber es gab jetzt keine hochfliegenden Aktionen, dass jemand von ganz oben auf der Leiter irgendwie durch den Tisch. Der Einzige, der durch den Tisch musste, war, glaube ich, nee, ich Alex glaube, Riley. A-Rai musste einmal durch den Tisch. Und zum Schluss musste doch The Miz auch durch den Tisch. Klar, der wurde von der Ringmatte da wie der Schlag durch den Tisch geschmettert. Genau, das war ganz Und da wurde er dann so am von Anfang Michael Cole das war so betreut. ein klassisches Match, wo am Anfang halt Face relativ schwach war und Jerry the King Lawler doch relativ stark fertig gemacht worden ist. Und dann hat er halt sein Comeback und dann hat er The Miz ziemlich fertig gemacht. Interessant war am Kommentar, Michael Cole hat schon die ganze Zeit, schon während des ganzen Abends immer nur gesagt, ja, Jerry the King Lawler hat eigentlich keine Chance und The Miz ist sowieso der beste Champion aller Zeiten und hat ihn immer angejubelt. Und Punk hat schon gesagt, das ist ja ein bisschen komisch so, hier, dein Moderator-Kollege, eigentlich müsstest du doch für den sein, den kennst du doch schon seit Jahren, mit dem arbeitest du doch seit Jahren zusammen, aber es war immer für Miz. Und das war dann auch das Entscheidende in dem Match, weil am Ende war dann Jerry the King Lawler sozusagen war der vorne dran und dann hat er irgendwie so Miss, wie du das gerade beschrieben hast, durch den Tisch geschleudert. Er lag dann draußen und dann wollte Jerry the King Lawler die Leiter hochklettern, um den Gürtel abzuholen und dann kam Michael Cole in den Ring und hat Jerry the King Lawler unten am Fuß festgehalten. Hatte Thomas auch wieder seinen Anteil der Sendung. Und dann? Erzähl du mal weiter. Ja, und dann hat Jerry the King Lawler dann hat er es geguckt, dachte, was ist das denn? Und dann sah er den Cole und dann ist er runtergeklettert, hat mit ihm erst argumentiert, Dann hat er ihn, nachdem er die Schnauze voll hatte, einen Faustschlag verpasst. Dann lag Michael Cole da, dann ist Jerry the King Lawler noch so über ihn drüber und hat so Ground and Pound quasi gezeigt, wie im MMA. Und von hinten hat sich dann The Miz angeschlichen, ist oben auf die Leiter, hatte den Gürtel schon in der Hand. Dann hat Lawler das gesehen, ist auch schnell zur Leiter. Dann haben die beiden sich oben auf der Leiter noch so einen Schlagabtausch geliefert. Dort hat dann The Miz den hängenden Gürtel genommen, um damit Jerry the King Lawler zu schlagen. Der ist dann von der Leiter gefallen und The Miz konnte den Gürtel abnehmen. Mhm. Ja, war ein hervorragendes Match, speziell von der Psychologie von Jerry Lawler. Und wenn man bedenkt, dass er 61 Jahre alt ist, sensationell gut. Ja, war wirklich nicht schlecht gemacht. Hätte ich so ein gutes Match in dem Alter von Ric Flair kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Nee, ist schwierig. Ja, und man hat auch damit bewiesen, weil es wurde gar nicht so furchtbar viel mit diesen ganzen TLC-Gegenständen gemacht. Hat damit auch bewiesen, dass man mit einer vernünftigen Psychologie und mit so den richtigen Ausdrücken und wann man wie reagiert mit dem richtigen Timing ein richtig spannendes Match machen kann. Da muss man nicht immer von 17 Meter hohen Leitern durch irgendwelche Tische springen. Ja, Frage ist, wie sinnvoll das jetzt wieder war, vor so einem Pay-Per-View das Free on Air zu zeigen, aber naja. Ja, der Unterschied, also das wurde ja viel diskutiert, aber ich finde, der Unterschied zwischen TNA und WWE ist, dass bei WWE jetzt war ein hervorragendes TLC-Match, sodass man da jetzt eigentlich sagt, oder dass zumindest die Idee dahinter ist, ach Mensch, das war ja super, das Match, da würde ich gerne noch mal eins von sehen. Und dass man dann sagt, okay, und wenn ich dann noch eins von sehen will, dann müsste ich mir mal ein Pay-Per-View kaufen. Bei TNA ist es ja so, da gibt es jetzt bei dem nächsten Pay-Per-View ein Casket-Match. Und da haben die in der Impact-Sendung vorher wohl ein Casket-Match irgendwie gezeigt zwischen Abyss und, wie heißt er, Shane, wie heißt er? Keine Ahnung. Was ist der mit dem Irokesenschnitt? Weißt du, den ich meine, ne? Nö, ich guck keinen Trainer. Der bei Ink ist. Ja, du kennst den, der war ja auch schon bei WWE. Jedenfalls haben sie da ein Casket-Match gezeigt in der Impact-Show. Aber das ging halt nur 2 Minuten und das war halt gar nichts. Das war halt nur so ein Jobbing-Match. Und dann denkt man sich natürlich, naja, dann gibt's beim Pay-Per-View wohl auch irgendein Jobbing-Casket-Match. Das ist, fand ich, der Unterschied. Bei WWE hat man ein Match gezeigt, wo man sich sagt, davon würde ich gern mehr sehen. Und bei Impact zeigt man dann eher die Matcharten, von denen man sagt, da möchte ich am liebsten gar nichts von sehen. Shane Helms? Nee, wie heißt denn der? Shannon Moore. Nicht Shane, Shannon Moore. Ja gut, dann kann ich auch nicht so finden. Nee, auf jeden Fall gute Raw, muss man schon sagen, hat man wieder gut hinbekommen. Diese... Ja. 3 Stunden zu füllen. Also, ich muss sagen, hat mir besser gefallen als der ein oder andere Pay-Per-View, den ich dieses Jahr schon gesehen habe. Ja, ist richtig. Ich bin aber auch ein großer Freund, muss ich sagen, des King of the Ring Formates. Das finde ich auch nicht schlecht. Wobei, man hätte das noch besser gestalten können. Ich finde sowieso, dass King of the Ring, das müsste wieder vernünftig in Pay-Per-View. Ja, das ist cool, ist ganz komisch. Die Amerikaner und auch vor allen Dingen die amerikanischen Blogger und Internet-Wrestling-Schreiber, die sind von diesem ganzen Format überhaupt nicht begeistert. Die finden alle zum Beispiel diese Oldschool-Raw besser als King of the Ring. Denen gefällt dieses Turnierformat nicht. Ja gut, die Oldschool-Raw, die war auch nicht schlecht. Frage, was jetzt besser war, könnte ich nur beantworten, wenn ich es mir nochmal hintereinander angucke. Also mir hat King of the Ring besser gefallen. Ja, ich weiß es nicht genau, kann ich jetzt noch nicht sagen. Hat mir jetzt natürlich auch den Vorteil gehabt, dass man relativ gute Matches hatte, was sicherlich daran liegt, dass WWE halt so Leute wie John Morrison oder Brian Daniel hat. Ja, ist richtig. Naja, so ging das dann auf jeden Fall auf. Off-Air. Ja. Ja, kann man nur empfehlen. Triple H, worüber wir ja auch kurz spekuliert hatten, Triple H ist nicht am Ende gekommen und hat King Sheamus angegriffen. Nein. Nichts passiert. Mal gucken, ob er bei TLC dann zurückkommt. Aber es gab noch so ein, ja, es, ja, der, die Biasi, der hatte ja den Triple H-Song da auf seinem Spielzeug gelaufen. Es gab Man hätte durchaus das bringen können und das denken können, dass das kommt, aber. Aber nicht. Nee. So, dann kommen wir zu den News. Ja, MVP hat die WWE verlassen. Überraschend. Ich habe ihn nochmal gesehen. Halleluja. Auf eigenen Wunsch. Ja, das lese ich jetzt auch gerade. Ich habe da noch gar nicht Näheres zu gelesen. Nochmal hier gucken. Erzähl mir das doch mal, Thomas. Ich habe auch nur gelesen, dass er auf eigenen Wunsch und er möchte wohl noch in irgendwie Erfahrung in Independent Ligen und vielleicht in Japan sammeln. Er hat auch nicht in seinem Vertrag interessanterweise nicht so eine 90-Tages-Complete-Clause. Das heißt, er könnte wohl dann im Prinzip sofort irgendwo anders antreten. Es könnte theoretisch auch sein, dass es so eine Regelung gibt wie damals bei Christian, dass er bei TNA auftaucht, aber dass er mit WWE so in Vereinbarung ist, dass er irgendwann auch trotzdem zurückkommen könnte. Vielleicht will er einfach mal eine kurze Pause haben von dieser ganzen Reiserei und sagt sich, naja, bei TNA, da muss ich nicht reisen, da kann ich ja da fest in Florida immer nur alle paar Wochen zu den Aufzeichnungen und einmal im Monat zum Pay-Per-View. Ich weiß, Hassan Harmin also Asad Näheres heißt weiß ich er. auch nicht. Netter Name. Könnte aber sein, dass er nochmal zur WWE zurückkommt, allerdings vom Alter her wird es dann auch so ein bisschen eng. 37 ist er jetzt. Vielleicht hat er sich auch gesagt, aus der Midcard komme ich jetzt eh nicht raus, mein Geld habe ich zusammengespart, jetzt ist auch gut gewesen. Jerry Lawler hatte ja übrigens Geburtstag an dem Tag, an dem Raw war. Ja, da ist er 61 geworden, wenn ich das richtig weiß. Genau. Ja, und der Titelgewinn von The Miz, der wurde ja auch in den Medien durchaus berücksichtigt. Und in der Da war er letzten. ja früher Reality-Star da auf dieser MTV-Sendung MTV. war, ne? Ja, und ja, es sah dann ja bei Ah, Raw. sag ich da nur. Hurra! Ja, natürlich. Kann noch dran erinnern? Ja, ein Hurra! bisschen. Ein bisschen. Als The Miz immer dieses komische Hurra aus dem Publikum bei SmackDown gebracht hat. Ja, da habe ich noch auf Tele5, glaube ich, geguckt. Da hätte ich nicht gedacht, dass der mal Champion wird. Nee. Der Mann hat wahrscheinlich Hurra! uns die Hand vom Kopf Hurra! gefasst, wenn wir wüssten, dass der später mal Champion wird. Hurra! Ja, es sah bei Raw dann ja bei diesem TLC-Match immer mal wieder so aus, als ob Jerry Lawler gewinnen könnte. Es war ganz spannend gemacht. Und das ist beabsichtigt, also es gibt da keine Probleme mit The Miz. Man will das so ein bisschen jetzt aufbauen, dass The Miz ein Champion ist, der den Titel jederzeit wieder verlieren könnte. So ein Was das Ganze gefährdeten. ja spannender machen würde, aber wichtig wäre es dann natürlich, dass er ihn gerade dann relativ lange auch hält. Ja, so einen unverdienten und gefährdeten Champion will man aus The Miz machen. Glaubst du denn, dass die WWE mit The Miz in den WrestleMania Main Event gehen möchte? Möchte es immer so eine Sache, ich Denn weiß nicht, ob. WrestleMania ist ja nicht mehr so lang hin, ne? Und wenn man ihn wirklich mal auch, wenn man ihn zwar so darstellt, dass er jederzeit geschlagen werden kann, aber dann eher so, dass er immer im letzten Moment durch irgendwelche unfairen Taktiken gewinnt, dann, ich meine, bis WrestleMania sind, glaube ich, noch drei Pay-Per-Views davor, ne? Jetzt, ja, genau, zwei. Drei. TLC, Royal Rumble und No Way Out, beziehungsweise Elimination Chamber. Ja, ist so eine Mit der Sache. Wie. Elimination Chamber könnte man ihn natürlich den Titel verlieren lassen. Da kannst du das machen, ohne dass er jetzt besonders stark beschädigt wird. Ja, die Frage ist immer, WWE achtet ja gerne auf die Buy-Rates. Und ob ein The Miz Titel-Match ja so viel Buy-Rates, das müsste man gut aufbauen, dann gehe das. Wollen wir mal gucken, ob bei TLC, ich weiß gar nicht, wer jetzt überhaupt sein nächster Gegner ist. Hat er jetzt eigentlich einen eindeutigen Gegner? Weiß ich nicht. Anscheinend noch nicht. Ich Nein, meine, noch nicht. Wade Barrett ist ein Heel, Randy Orton ist ja offensichtlich tatsächlich verletzt und wegen Verletzung im Moment nicht im Einsatz. Ich weiß nicht, ob er dann bis TLC wieder da ist. John Cena ist offiziell suspendiert und fehlt mit Wade Barrett. Wer ist denn da noch auf der Babyface-Seite? Morrison wollte man ja offensichtlich nicht pushen. Sheamus ist Heel. Also Morrison wäre als King eigentlich logischer gewesen, um so eine Fehde Morrison gegen Miz, vor allen Dingen mit der Vergangenheit als Tag Team, mir hätte das sehr gut gefallen. Tja, wir werden sehen, was kommt. Ja, The Miz, er ist auf jeden Fall Backstage. Ja, der soll wohl so Termine, Sachen von der WWE aus alle sehr gut einhalten und so. Also da ist man wohl sehr zufrieden mit. Ja, ist wohl ein Vollprofi. Ja. So, dann hat Caitlyn ja die dritte Staffel von NXT gewonnen, wie ich gerade gelesen habe. Und ist jetzt wohl bei SmackDown. Aha. Ja, das passt natürlich. Und Weißt du schon irgendwas, wer die Coaches bei der vierten Staffel sind? nee, kann ich dir nur so noch nicht sagen. Kommen wir gleich zu. Sie hat ja, es wurde gesagt, dass das Fanvoting bei der Wahl wohl eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ich könnte mir das Fanvoting, aber man weiß nicht, wie viel jetzt AJ da abgestimmt wurde und wie viel Galen. Man weiß es nicht. Die war doch schon längst vorher ausgeschieden. Es ging noch zwischen Caitlin und Naomi. Ja, war das so? Ehrlich? Ja, ich habe letzte Woche auch nicht geguckt, davon habe ich ein bisschen unaktuell. Alle nicht geguckt. Ich habe das nur auf den Tickern gelesen. Ja, ich habe es auch nicht gelesen, aber. Es ging um Naomi gegen Caitlyn. Die hatten wohl auch ein Match da. Und Naomi, die hat zwar nicht gewonnen, obwohl sie als Wrestlerin besser ist, soll wohl aber auch ins Roster übernommen werden. Oh, AJ aber bestimmt auch. Ich denke, die sieht man noch schnell wieder. Und ja, das weiß ich nicht. Ich hätte eigentlich, Genau. war eigentlich davon ausgegangen, dass es im Finale dann Caitlyn und AJ stehen. War ich fest von ausgegangen, auch während der Staffel schon, dass man das macht. Vor allem, weil die auch immer so ein bisschen Freunde waren. Aber. Ich habe ja nur die ersten Folgen verfolgt und ich hatte nach den ersten Folgen immer gedacht, das gewinnt Naomi eindeutig, weil sie halt vom athletischen Können her die beste ist. Und wenn sie tatsächlich mal irgendwann auch wieder Dieben haben wollen, die im Ring kämpfen können und dass sie vielleicht mal einen Gegner für die Best Dingens da haben, dann wäre das vielleicht nicht so verkehrt. Aber gut, wollen sie wohl nicht. Caitlyn ist als Wrestlerin natürlich eine Katastrophe, aber bei SmackDown wird wohl diese Storyline zwischen ihr, Dolph Ziggler und Vicky schon wieder weitergeführt. So, dann gibt es ja Vermutungen, dass Michael Cole vielleicht einer der kommenden NXT Pros sein könnte für die nächste Seasons. Übrigens auch wieder nur mit Männern. Ja, wurde noch nicht zugesagt. Und dann gibt es auch sehr viele Überlegungen, was man da so Kommentatoren-Duo-mäßig macht. Für NXT neue. Und CM Punk soll da wohl auch durchaus vielleicht nochmal vorkommen. Aber kurzfristig dagegen entschieden hat man sich dann doch wieder. Wobei kurzfristig dagegen entschieden ist immer so eine Sache bei der WWE. Ja, erstmal werden da wohl Michael Cole und Josh Matthews weiter kommentieren, aber ich denke, CM Punk könnte da durchaus demnächst wieder ins Rennen kommen. Wäre nicht schlecht für die Wann Show. geht denn die Staffel los? Geht das direkt nächste Woche sofort wieder los? Ich würde mal fast denken, ja. Und auch alles wieder im Internet, nehme ich an. Da gehe ich auch mal von aus, ja. So, und dann wird auch stark drüber nachgedacht, wen man denn als Pay-Per-View-Kommentatoren nimmt. Da sind ja momentan Jerry Lawler, Michael Cole und Max Striker. Und Lawler und Cole, die haben wohl stark Probleme mit Matt Striker. Deshalb wurde schon darüber nachgedacht, wie man da einsetzen könnte. Einen CM Punk als dritten Kommentator, aber dann hätte man niemanden mehr von SmackDown. Und von Todd Grishams Leistung ist man wohl auch noch nicht so überzeugt. Aber Michael Cole ist ja auch mittlerweile auf SmackDown. Von daher hätte man ja ihn dann für Raw und SmackDown. Ja, aber. Und dann haben Lawler und Cole wohl Rückkehr von Jim Ross bei den Pay-Per-Views nahegelegt, der WWE. Aber die WWE hätte gerne Leute, die kommentieren, die auch bei den Weeklies mit dabei sind. Und ja, und dann hat man wieder über Todd Grisham nachgedacht, aber den möchte man letztlich doch lieber für die Backstage-Sachen haben. Beziehungsweise Josh Matthews möchte man mehr für die Backstage-Sachen haben. Und Todd Grisham, man weiß es nicht. Ja, mit Todd Grisham ist man nicht zufrieden, das kann ich auch verstehen. Ich meine, der ist nicht richtig schlecht, aber der ist unscheinbar. Das heißt, der ist nicht wirklich herausragend einfach. Nö. Das kann ich das nachvollziehen, dass man den irgendwie, wenn du jemanden hast, der sozusagen die Stimme für dein Produkt ist, dann brauchst du jemanden, der wirklich herausragend ist und der da richtig mit Schwung und Energie rangeht und das kann er nicht. Nö, der Josh Matthews ist nun aber auch nicht so hervorstechend. Aber naja, da gibt es auf jeden Fall viele Gespräche rum und der Matt Striker, der muss wohl so gar nicht beliebt sein. Nee, kein Wunder. Also der ist, glaube ich, wirklich so wie in seinen Kommentaren und da ist er ja auch schon ziemlich furchtbar. Ja, Jim Ross bei den Pay-Per-Views, das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Ja, das hat man ja gesehen bei der Oldschool Raw, wie gut er da bei dem einen Match war, was das für ein Qualitätsunterschied auf einmal ist. Ja, dann müsste man nur sehen, dass es da nicht zu viele Sachen zwischen Michael Cole und Jim Ross geben würde. Ja, das, nee, das können sie nicht bei jedem Match machen. Dann würden sie sich die Pay-per-Views ja wirklich versauen. Das wär eine Katastrophe. Dann können sie es lieber gleich ganz lassen. Ja, muss man sehen, was man da so macht. Ob der Matt Striker noch lange da ist, man weiß es auch nicht. Wenn er so unbeliebt ist und wenn der niemand den so haben will, neben sich als Kommentator, dann wäre natürlich die Ja, Option auch da, den mal rauszuwerfen. also Vince McMahon ist ja offensichtlich ein großer Fan von Matt Striker. Und solange Vince McMahon für ihn ist, denke ich, muss er sich da keine Sorgen machen. Da wird Matt Striker sicherlich so lange bleiben. Ja. Frage ist, wenn jetzt Triple H mehr an Macht gewinnt hinter den Kulissen, ob dann Triple H irgendwann den Fragen von Cole und Jerry Lawler folgt und dann sagt, machen wir so. Ich weiß nicht, wann sozusagen der Wechsel zwischen Vince McMahon und Triple H bezüglich der Kontrolle über das Produkt stattfindet. Naja, wen Vince McMahon mag, der hat aber auch auf jeden Fall eine Zukunft in der WWE normalerweise. Ja, die Frage ist halt, wie lange und wie weit das dann geht. Klar. Ja, hast du noch irgendwelche News? Ja, vom Wrestling nicht, aber hast du gestern diese Szene da bei Wetten, dass gesehen? Weil das hat mich ziemlich an diesen Over-the-Edge-Pay-Per-View, an die Sache mit dem Owen Hart erinnert. Hast du das mitgekriegt oder Ja, hast du es gesehen? ich hatte das laufen, hab da gerade zur Seite geguckt, hab es mir dann später mal natürlich noch auf YouTube angeguckt und es gibt da auch, ja, der ist jetzt wohl auf der Intensivstation im künstlichen Koma Ja, muss ziemlich schlimm sein. und er hat wohl irgendwie eine Halswirbelverletzung. Ja, ich hatte irgendwas gelesen, Halswirbel, Nacken, die haben dann irgendwie operiert und da irgendwelche Ja, genau. Metallteile eingesetzt, hatte da diesen Artikel auf Spiegel Online gelesen, ist dann ins künstliche Koma gesetzt. Das kam wohl erst dann am Sonntag, also heute, dass da irgendwie Lähmungserscheinungen bei ihm einsetzten. Und ich finde ja, dass das ZDF gestern, nachdem das passiert ist, sehr gut reagiert hat. Ja, Also also bei die RTL hätten sie ja so. Musikunterbrechung, die fand ich sehr unterhaltsam. Bitte? Die Musikunterbrechung, die war sehr gut. Die war vielleicht sogar ein Ticken besser als normal, wenn das. Nee, das meine ich ja nicht. Mit Krisenmanagement meine ich ja, wenn das jetzt bei RTL oder so gelaufen wäre, die hätten ja irgendwie mit den Kameras direkt in das Gesicht da von dem Halbtoten und 70 Wiederholungen von dem Unfall. Und Ja, dann das stimmt, ZDF, die das haben das war. aber, weil da steht ja auch eine Familie dahinter, da muss er ja auch mal dran denken. Und dann ist das nicht, dann gehört sich das nicht, dass man das so ausschlachtet. Und die haben Das das. stimmt, man hat direkt in das Publikum rein und man hat, Haben das. ich habe das später noch auf Bildern gesehen, es wurde dann auch Das direkt war ein nicht Tuch der davor Grund, gehalten. weil die ja die Totale von dem Publikum gezeigt haben und dann nur so die Stimmen und dann haben sie halt haben sie da sehr schnell wohl auch im Publikum da, also oder in der Halle ein Tuch davor, dass die Ärzte da in Ruhe, ohne dass sie alle da hingieren und starren, arbeiten konnten gemacht. Dann haben sie die Sendung unterbrochen und dann haben sie ja nach der Unterbrechung nochmal Thomas Gottschalk gesagt, jetzt brechen wir die Sendung auch ab. Also von daher, da haben sie richtig reagiert. Aber natürlich stellt sich die Frage, ob das nicht so ähnlich wie das damals mit Owen Hart war, als er da von der Decke gelassen wird, ob nicht auch für solche Sendungen die Stunts viel zu gefährlich mittlerweile werden. Tja. Was sagst du denn dazu? Mich interessieren bei Wetten, dass sowieso immer mehr so mehr die Leute, die dann auf der Couch sitzen, als die Wetten, ehrlich gesagt. Also von Ich mir hoffe aus. mal, dass sie jetzt wieder bei den Wetten eher dazu kommen, dass sie mehr so diese Wissens- und Gedächtnis- und solche Geschichten machen. Ja, sehr schade, dass die Sendung dann gestern so unterbrochen werden muss, weil mit Otto fing es natürlich sehr gut an. Otto ist ja immer gut. Ja, und mit Otto hört es dann auch auf. Der neue Film von ihm soll ja wohl auch sehr gut sein. Und ja, danach dann war das halt leider schon die erste Wette und ja, das war nicht gut. Also da hätten sie sich was überlegen müssen. Er sah ja schon, bei dem zweiten Sprung hat er ja schon abgebrochen und er sah ja dann auch schon ein bisschen verunsichert aus und im Nachhinein ist ja wohl auch rausgekommen, dass er bei den Proben wohl auch sich zweimal hingelegt hat, da aber nichts Ernstes passiert ist. Und der Gottschalk, so wie er das anmoderiert hat, hat man ja die ganze Zeit gedacht, ihm ist das selbst persönlich auch nicht ganz recht. Als wenn ihm irgendwie die Redaktion von der Sendung die Wette aufgedrückt hat und er das selber gar nicht hätte haben wollen. Also da bin ich mal Möglich. gespannt. Glaubst du denn, dass sie jetzt deshalb Wetten, dass aufgeben werden, dass sie sagen, Nee, so ein schlimmer Unfall. Man weiß ja nicht, was jetzt mit dem passiert, ob der immer gelähmt bleiben wird, ob der überhaupt überlebt, dass wir die Sendung einstellen. Einstellen bestimmt nicht. Vielleicht eine kleine Pause. Man wird auf jeden Fall weitermachen. Ja, bestimmt. Ja, so, solche Wetten bestimmt nicht mehr. Also ich finde das, fand das gut im Vergleich damals zu dem Pay-Per-View. Da hat ja Vince McMahon zu Recht auch viel Kritik bekommen. Da ist ja nach dem Tod von Owen Hart der Pay-Per-View dann noch weitergegangen, obwohl man den hätte sauber abbrechen müssen. Hier haben sie richtig reagiert und hier haben sie dann ja abgebrochen. Fand ich ganz gut. Das hatte mich so ein bisschen an die an den Pay-Per-View erinnert. Hast du den Pay-Per-View eigentlich gesehen live? Nee, das war zu einer Zeit, als das in Deutschland, glaube ich, gar nicht ging. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Ich habe nicht mal von der Mail. Das war so eine Zeit, wo ich eine Wrestling-Pause hatte. Da habe ich das Wrestling nicht verfolgt. Da war es auch ein bisschen schwieriger. Da gab es noch nicht so im Internet diese Pay-Per-Views. Ich glaube, das war 99, oder? Ja, muss wohl so um die Zeit gewesen sein. Nee, 98, da habe ich nur WCW geguckt. Da habe ich Wrestling zwar geguckt, aber da gab es für mich dann nur das Einzige, was ich empfangen konnte, war dann auf DSF oder wie DSF damals hieß, die WCW-Sendung. Also da habe ich jede Woche Samstag Nitro gesehen und die WCW-Pay-Per-Views liefen ja auch im frei empfangbaren DSF eine Zeit wirklich regelmäßig und dann gab es manchmal so diese komischen diese tollen Silvester-Übertragungen, wo die an Silvester drei, ich glaube zwei oder drei Pay-Per-Views hintereinander gezeigt haben. Das war super. Das waren die besten Silvester, die es gab. Aha. Aber da war das noch wirklich so, einmal die Woche gab es Wrestling, mehr nicht. Und es gab nur WCW. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass damals WWE auf RTL 2 lief und ich glaube, RTL 2 konnten wir in der Zeit nicht empfangen. Aha. Ich meine, so war das. Und deshalb habe ich von der WWE im Prinzip gar nichts mitbekommen. Naja, ging nur einmal Wrestling in der Woche, hätte ich eigentlich auch nichts. Man könnte einfach jede Woche 3 Stunden Raw machen mit allen Superstars und gut wäre es. Hätte ich nichts gegen. Und dann halt alle 2, 3 Monate mal im Pay-Per-View. Ja, du, ich habe diese Woche auch No Raw geguckt. Ich auch. Und am Anfang hatte ich ja Schwierigkeiten mit meiner Aufnahme. Und als sie dann kam, habe ich das geguckt. Und dann muss ich sagen, dann hatte ich auch das Einzige. Und dann hat das auch richtig Spaß gemacht, weil da war schon wieder lange genug her, dass ich das letzte Mal was gesehen habe. Und das hat dann richtig Spaß gemacht. Aber auf SmackDown jetzt, ich habe das jetzt zwar noch aufgenommen, aber ich glaube, ich gucke mir das nicht mehr an. Ich muss sagen, ich habe bis vor einigen Wochen, habe ich in diesem Jahr wirklich alles an Raw, SmackDown und NXT gesehen. Nur jetzt in den letzten, also ich habe letzte Woche SmackDown habe ich auch schon nicht geguckt. Es ist wirklich schlimm. Es ist. Ja, aber SmackDown ist mit dieser albernen Storyline um Edge und Paul Bearer im Moment auch ziemlich furchtbar. Und SmackDown war in der Vergangenheit eigentlich immer die Show, die logisch war und die viel gutes Wrestling hatte. Irgendwie ganz komisch im Moment. Edge ist alles einfach verdreht. Als Heel auch viel besser. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass er da als Babyface im Moment. Nee, passt nun mal nicht anders, ne? Edge als Babyface, das geht ja auch gar nicht. Nee. Naja, aber heute Abend werde ich wahrscheinlich auch keinen SmackDown gucken. Ich werde nachher noch ein bisschen Strikeforce gucken. Wir hatten gestern auch eine MMA-Show und dann um 7:45 gibt es ja heute den Jahresrückblick mit Günther Jauch. Ja, den werde ich auch gucken. Das ist immer schön. Zumindest den Anfang werde ich gucken. Also bis 11:30 gucke ich das sicherlich nicht. Muss ja morgen arbeiten. Aber ich sag mal, bis 10:30 werde ich wohl gucken. Ja, das gucke ich auch, das ist jedes Jahr sehr schön. Bis dann gucke ich auch ein bisschen Tour nach Halfman. Und während des Jahresrückblicks kann ich dann auch mal auf Schulen verlaufen. Was liest du denn zurzeit? Ich muss ja immer mal fragen wegen Weihnachten. Ich habe mir nichts Neues gekauft. Das heißt, du liest im Moment immer noch, was hast du letztes Mal erzählt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich lese momentan fast, also büchertechnisch fast gar nicht. Ist nicht gut. Nee, ist. Ein Buch die Woche. Ah. Also ich hab jetzt, werde ich wohl nachher dann hoffentlich zu Ende lesen. Das lag auch schon relativ lange, dieses Buch von der Stratmann. Das finde ich ziemlich enttäuschend. Ja, das habe ich hier auch noch liegen. Das hast du doch auch, ne? Also da hatte ich ja gehofft, dass das so ein bisschen in die Richtung Tommy Jaud geht, aber das ist doch, das ist schon sehr stark Trivialliteratur. Also Tommy Jaud ist ja jetzt auch Unterhaltungsliteratur, aber Tommy Jaud ist dagegen ja fast schon anspruchsvoll. Ist zwar einfach geschrieben und man kann halt so schnell weglesen, aber besonders gut ist er nicht. Tja, kann nicht alles gut sein. Und was hast du an neuer Musik? Ja, ich habe mir den letzten Teil des Robin-Albums runtergeladen. Das ist jetzt auch wahrhaftig mal ein kurzes Album, Mini-Album. Das ging 19 Minuten, das war aber gut. Und ich kann für alle Leute, die noch nichts von Robin haben, jetzt aus diesem aus dieser Trilogie dieses Jahr, es gab ab dem 3. Dezember, wo auch der dritte Teil, ab dem Tag gibt es auch oder gab es auch ja, ein komplettes Album, was sich Body Talk nennt, also nicht 1, 2, 3, sondern wirklich alle Songs mit drin. Ja, das dann auf jeden Fall mal kaufen. Ne? Als CD oder passt das alles auf CD und CD? Download. Ja, klar, das ist, ich denke, insgesamt ist Eine das halbe so. Stunde, oder? Insgesamt wird das wohl zusammen so etwas über eine Stunde gehen. Das gibt's als Download und auch als CD zu kaufen. Wieso denn etwas über eine Stunde? Warte noch mal, die erste ging noch eine halbe Stunde. Ja. 20 Minuten ist doch jetzt schon sehr kurz. Das heißt, das zweite. Ging auch eine halbe Stunde circa, ging das erste ging 36, das zweite 30 und das letzte 19. Und es wurde in jedem Album gab es einen Song von dem nächsten Album in einer Ah, so. Instrumental, nee, nicht in einer in einer Akustikversion. Minus das wäre das dann wahrscheinlich irgendwie so 67, 71 Minuten. Ich bin gerade, als du gezählt hast, bin ich nämlich gerade auf 85 Minuten gekommen, als du aufgezählt hast. Das heißt, dann wird es wahrscheinlich nicht knapp über 60, sondern dann wird es 85 und dann entfallen zwei Songs. Dann wird es irgendwo in die Richtung 77 eher gehen, schätze ich. Ja, möglich. Aber das geht ja gerade so auf eine CD. Ja, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Also wer noch nichts für Weihnachten hat, das ist ein schönes Geschenk. Das zweite fand ich ja nicht so prall. Das erste hat mir dagegen sehr gut. Das erste war fantastisch, das zweite war okay, das dritte ist auch okay. Okay. Aber das erste ist im Prinzip der Höhepunkt. Muss man sich dann überlegen, wenn man Geld sparen möchte, kann man sich dann auch sagen, okay, dann nur das erste. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel Geld sparen. Wir können das mal hier untersuchen, ob man da viel Geld sparen kann. Sing mal ein Weihnachtslied. Normalerweise müssten sie dann den Preis hier runtersetzen von den Einzelalben. Sing mal ein Weihnachtslied. Zack, zack. O du fröhliche, o du. Jetzt habe ich den Text vergessen. Schade. Ganz schade. So, Weißt du Body. schon, wie das läuft am 23.? Klappt das mit der Aufnahme in unserem Aufnahmestudio? Das denke ich mal. Hast du das schon geklärt? Nee, aber das wird wohl klappen. Das muss man ja vorbereiten. Ja, das. Also Body Talk 1 kostet 12,99 € jetzt bei Amazon, die aktuellen Preise. Und Body Talk insgesamt, ein Album kostet 16,99 €. Also insgesamt würde ich sagen, ist es schon sinnvoll, sich das ganze Da kann Album man zu kaufen. 5 € sparen, weil wenn man nur 4 € ja, das lohnt sich. Also da Nee, würde ich. du drückst das gerade etwas schlimmer aus. Du sagst, also Body Talk 2 und 3 ist nicht schlecht. Es ist wirklich gar nicht schlecht. Ich habe Body Talk 2 würde ich im Sternensystem auch noch 4 Sterne geben. Also es ist weiterhin ein sehr, sehr gutes Album. Thomas stellt das hier nur gerade etwas schlecht dar. Zweite Album war wirklich absoluter Schrott. Nee. Ja, klar. Nee, also mal gar nicht. Also da würde ich die vier, also da würde ich sagen, 4 € dafür, nee, also dafür gar nicht. Das ist ja für die Entsorgung nachher. Ja. Nee, nee, Nee, also du hast das dritte ja hört noch gar mal alle nicht das gehört. erste Album. Nee, man muss natürlich hier das Ganze. Ich werde mir auch noch mal alle drei CDs, werde Kauft ich mir euch noch mal, mal. liebe Leute, alle das erste Robin-Album. Ich werde mir noch mal alle drei CDs auch auf iTunes Dingens hier packen und dann werde ich das noch mal so anordnen, wie das in der Liste des Body Talk Komplettalbums ist, um das noch mal in der richtigen Reihenfolge zu hören, so wie es jetzt auf dem Body Talk Album ist und ja, dann wollen wir noch mal hören. Ob das die richtige Reihenfolge ist. Oder ob nicht die richtige Reihenfolge die ursprüngliche Reihenfolge der Einzelalben ist. Nein, das ist ganz durcheinander. Es gibt auch Songs aus dem ersten Album, sind auch weiter hinten. Deshalb möchte ich das nochmal so hören, wie es gedacht ist. Das ist alles sehr mysteriös. Nö, finde ich gar nicht. Das ist alles sehr mysteriös. Oh Gott. Thomas, hast du noch irgendwas zu sagen? Wir sind schon wieder in extremer Überlänge. Nee, das wundert mich. Dabei dachte ich, wir machen heute die kürzeste Sendung des Jahres, weil wir eigentlich ja nur eine Sendung zu besprechen haben. Ja, der Wrestling-Inhalt, der zog sich auch so bis Minute 55 und dann kamst du hier mit einem ganzen Quatsch hier. Mit welchem ganzen Quatsch? Also Nicht. die Sache da mit Wetten, das, die muss man besprechen. Da führt kein Weg dran vorbei, weil da einfach die direkte Verbindung zu der Tragödie im Wrestling auch ist. Das war kein Quatsch. Nein, das nicht, aber andere Dinge. Bischof Musikecke, die haben wir jede Sendung drin. Gerade zu dieser Jahreszeit ist das auch wichtig für mich zu wissen, wegen der Weihnachtsgeschenke. Kriege ich das Buch, die vielen Bücher? Welche vielen Bücher? Ja, mit den 10.000 Seiten. Nee, kriegst du nicht. Ich habe am Wochenende geguckt und die haben von Proust, das ist ja sozusagen dann, wie heißt das? Die verlorene Zeit, ne? Die haben nur die Einzelbänder. Oh. Da weiß ich nicht, welche Einzelband, das so ähnlich wie mit dem Robin Album. Da weiß ich leider bloß, da steht halt nicht Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 dran. Da weiß ich nicht erstens, ob sie komplett sind und in welcher Reihenfolge. Das hat mir alles nicht so gefallen. Das Einzige, was ich gesehen habe, es gibt eine Neuübersetzung, die dieses Jahr rausgekommen ist, von Tolstoi, Krieg und Frieden. Da habe ich kurz drüber nachgedacht, aber da das zwei gebundene Bücher sind, also das ist ein zweibändiges dann mit, ich weiß nicht wie viele Seiten, so dick sieht das gar nicht aus, also ich schätze nicht, dass es mehr als 2000 Seiten sind. Doch. Mit so recht kleine Schrift sein. Das war mir aber mit 58 Euro zu teuer. Oh, da ist aber enttäuscht. Ja, vor allen Dingen, weil ich mir dann gedacht habe, naja, wahrscheinlich liest er, das kenne ich ja so von ihm, liest er, ich glaube, er hat bis heute noch nicht die Arena durchgelesen. Es liegt aber noch hier, es ist noch nicht verkauft. Wahrscheinlich liest er die ersten 10 Seiten und dafür gebe ich dann keine 58 Euro auf. Es liegt noch hier. Ja, siehst du, hast du noch nicht gelesen. Nein, noch lesen noch nicht, aber ich habe es auch noch nicht verkauft. So, noch immer ist kein Schuleinfall während der Sendung und damit schließen wir diese Sendung. Oh ja, ich habe übrigens das King of the Ring Tippspiel mit 1-0 gewonnen, ne? Das glaube ich nicht. Doch, ich habe ja getippt, dass der Sheamus gewinnt und du hast ja nichts richtig getippt. Nee, du hast doch getippt, dass Rey Mysterio gewinnt. Haha. Das habe ich doch noch genau im Kopf. Thomas sagt tschüss. Palim, palim. Okay.